en typ en dolfe. Det er hot potat. Alles klar auf unsere Welt. Ihr denkt, dass der spinnt oder hat der Kerl sie nur besiegt. Ist dies gar kein solcher ne Depp? Schieb ich den vielleicht ins falsche Eck. Ich hab den Typen noch einmal gefragt. Du sag einmal, wie meinst jetzt dies? Da sagt der Typ zu mir, alles klar auf unserer Welt. Die einen haben das ganze Geld und die anderen werden auf unserer Welt. Ich hab denkt, dass der spielt. Oder hat der Kerl sie nur besiegt? Ist es gar kein solcher Depp? Schieb ich den ins falsche Eck?